Nicht mehr Gelling, wen darf ich begrüßen? Pancha, ich begrüße Sie, hallo? Hallo? Ja, Pauli, ich höre dich, was willst du denn? Es geht sich um Folgendes, und zwar wollte ich gerne eine Bewerbung hier aussprechen. Ja, habe ich schon gehört, was wolltest du machen hier? Motivator für dein Radio oder was? Kann ich dir ein paar Tricks sagen, die ich vorhabe? Ja, willst du unsere Hörer anheizen mit deinen Tricks, oder wie? Hallo? So, Anfeuerungsrufen, weil ich glaube, die brauchen ein bisschen Motivation. Du redest von unseren Hörern, die brauchen Motivation. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann lass sie mal rüberwachsen, was willst du denn da machen? Geht so in die Richtung so. Und dann geht das schon mal einen ganz langen Zeitraum so. Und du bist so der Meinung, wenn du das so machst, dann klappt das auch alles. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben schon entschieden, Paul, du machst das jetzt und du zeigst uns jetzt mal einige Tricks, damit wir was von dir lernen können. Schon gut. Aber ich dachte halt, weil bisher hat er mit den Profis nicht geklappt, ne? Vielleicht ist... Ja, richtig. Aber jetzt bist du unser Profi. Du zeigst uns, wie das geht jetzt, okay? Drücken Sie mir aber die Daumen. Opa Gangnam Style. Dance Beat Explosion. Opa Gangnam Style. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool once set you free. But that's the way that it goes, and it's when nobody knows. But every day my confusion grows. Screaming loud, everybody let me hear you say, we party all night long. It is the time of summer's embrace. I'm

stechen, lustvoll stöhnt in der Montagehalle. Die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prallt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Puck, puck, puck. I came in first real six string. Oh, ich hatte Farbe in deinem. Played it till my fingers bled. Was it summer of 69? Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. How deep is the ocean? How deep is the night? I have a love in my eyes. And how do you feel when you can't get enough? Halfway to your paradise. Oh, my love is your love forever and a day. You are not alone. I'll be there for you. You are not alone. I'm not afraid to die. o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock, 1, 2, 3 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 7 o'clock, 7 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 7 o'clock, 7 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 11 o'clock, 11 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 11 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're gonna rock around the clock tonight. Break the glad rags on, join me, hon, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock. We'll be right back. so lonely in the park. When please come up with me to the bright lights downtown Marine. Marie. Mouth of water, fever come but then don't remember. Before second dama, Russian roulette, the roulette Russian. Protect your body and protect your bottom man. No bother to his legal, make injection. You should be in effect for the infection. It's a Russian roulette. It's a game and you're playing with fire. So don't be crazy, be at peace of mind. When you go with the one you desire, your life's in danger. It's a Russian roulette. It's a game and you're playing with fire. So don't be crazy, be at peace of mind. When you go with the one you desire, your life's in danger. It's a Russian roulette. It's a Russian roulette. Your life's in danger.

Hasta la noche.